13 Stunden, nein, lief das Brech nicht. Es biegen sich die Falten, nicht nur ein wenig, sondern mächtig. Lügen als religiöser Satz für all die nicht selber denken. Andere Leute schlecht reden, um von eigenen Fehlern abzulenken. Herzlich willkommen zu einer weiteren Märchenstunde. Lügen und Gerüchte ziehen ihre Runde. Armselige Spinner lassen sich ziehen in diese Macht. Doch nur geistige Krüppel glauben noch an den Weihnachtsmann. Baron Münchhausen, Hand aufs Herz, doch wenn sie erlaubt.